comes you to ride. Everyone will be. Also, vor mir steht ein Osborne 1. Auch Schlepptop genannt. Wenn man Leute fragt, wie das Ding aussieht, dann sagen die in der Regel, ach, du hast eine Nähmaschine dabei. Also im zusammengeklappten Zustand sieht das Gerät aus wie eine Nähmaschine. Wenn man es aufklappt, sieht man dann einen winzigen Bildschirm. Das Gerät hat 2 Diskettenlaufwerke und diese Disketten sind Floppy Disks. Also man hört das vielleicht so schlapprig, wie die klingen. Ich habe ihn zunächst mal gebraucht, um Texte zu schreiben. Ich habe damals studiert. Nachdem ich mich mit frühneuzeitlichen Einblattdrucken beschäftigt habe, musste ich in die Archive fahren. Ich wollte in die Bayerische Staatsbibliothek gehen, dort die Einblattdrucke erfassen und beschreiben. Ich hatte mir das so naiv vorgestellt. Ich nehme dieses Gerät, das 11 Kilo schwer ist, wie eine Nähmaschine aussieht, und gehe dorthin. Man kennt mich, ich war ja dort immer wieder mal. Und dann hieß es, ja, Sie dürfen rein, aber der Computer bleibt draußen. Da könnte ja jeder kommen und Sie verbrauchen hier ja öffentlichen Strom. Also diese Höllenmaschine können Sie nicht mitnehmen. Aber Sie können ja mal einen Antrag schreiben an den Oberchef der Bayerischen Staatsbibliothek. Vielleicht erlaubt er es Ihnen ja. Digitale Revolution. Wie die Computer in unser Leben kamen. Computer Sendung von Oliver Buschek und Christian Schiffer. Auf jedem Treppenabsatz starrte dem Liftschacht gegenüber das Plakat mit dem riesigen Gesicht von der Wand. Es war eines jener Bilder, die einem mit dem Blick überall hin zu folgen scheinen. Der große Bruder sieht dich, lautete die Textzeile darunter. Das Jahr 1984 ist zunächst erstmal eine Chiffre, die durch George Orwells Roman geprägt ist. Seit Ende der 70er Jahre steigen die Ängste davor, dass es zu einem Überwachungsstaat kommt, der mit Computern in die Privatsphäre der Menschen eindringt. Und diese Angst, die nimmt Anfang der 80er Jahre zu und beherrscht die großen Medien, beherrscht vor allen Dingen die links-alternative Szene, die Grünen, die gerade im Bundestag sitzen. Und in der Hinsicht ist es eine Zäsur, die erwartet wird, aber dann, als das Jahr 1984 kommt, in der Form nicht eintritt. Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam, leitet dort ein Forschungsprojekt über Aufbrüche in die digitale Gesellschaft. Ja, Herr Professor Volpert, Ihr jüngstes Buch Zauberlehrlinge ist zurzeit ja in aller Munde, nicht nur wegen des einprägsamen Titels. Sie beschreiben in diesem Buch kurz gesagt die gefährliche Liebe der Menschheit zum Computer. Um im Bilde zu bleiben, werden wir, die Zauberlehrlinge, denn jene Geister, die wir riefen, nie wieder los? Das heißt, sind wir auf dem Wege, die Menschen untertan der Computer zu werden? Ich fürchte es. Die Angst war in der Tat sehr wirkungsmächtig auf verschiedenen Ebenen. Es ging vor allen Dingen um eine Angst vor dem Staat, der die Bürger erfasst. Und das führte zum Beispiel dazu, dass die Volkszählung, die 1983 eigentlich angesetzt war, auf einen massiven Boykott stieß. Was zusammen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu führte, dass diese Volkszählung verschoben wurde. Ein paar Tage später kam ein Brief von Herrn Kaltwasser persönlich, der sagte, ich möge mich am so und so vielten um so und so viel Uhr mit diesem Gerät in der Bayerischen Staatsbibliothek in seinem Büro einfinden. Und das machte ich dann. Also ich ging diese Treppe darauf, ich war ein bisschen aufgeregt, also ich war so 24 Jahre alt und wusste nicht richtig, was mich jetzt erwartet. Und da stand der Herr Kaltwasser in der Tür und freute sich schon und lachte und sagte, Sie müssen keine Angst haben, Sie kriegen die Genehmigung, ich wollte mir nur angucken, wer der Erste ist. Zudem kann man sagen, dass sich die Arbeitswelt in dieser Zeit änderte. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit seit den späten 70er Jahren und den Computern wurde die Schuld daran gegeben, dass Menschen arbeitslos wurden. Und in der Tat, ganze Branchen verschwanden, im Journalismus beispielsweise das Arbeitsfeld der Drucker, wodurch hunderttausende Menschen arbeitslos wurden. Den Computern wurde die Schuld gegeben. Und schließlich drittens, in der Freizeit gab es eine große Angst davor, dass die Menschen nicht politisch engagiert waren, wie es damals viele forderten oder praktizierten, sondern dass die Menschen passiv auf ihren Sofas sitzen und so auch damals schon die Vorstellung, nur noch vorm Computer ihre Bestellungen aufgeben und sich nicht mehr politisch engagieren. Wenn ich einen etwas gewagten Vergleich machen darf, wir haben ja zurzeit die große Diskussion um die schnelle Verbreitung der Krankheit AIDS. Der technikzentrierte Mensch, wie ich diese psychische Störung nennen möchte, ist so etwas wie ein seelisches AIDS. Ich war die Erste. Ich bekam dann die offizielle Erlaubnis und die Bibliothekare und Bibliothekarinnen fanden das auch gut. Die anderen Bibliotheksbenutzer fanden es nicht gut. Also es ging so weit, dass welche zu mir herkamen und sagten, sie müssen hier raus. Das ist ja unglaublich, so etwas Schreckliches wie ein Computer in einer so heiligen Halle wie einem Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek zu haben. Das kann nicht sein. Dann haben mich die Bibliothekarinnen gerettet und den von mir entfernt, diesen empörten Menschen. Aber es gab auch andere, die neugierig sagten, ui, was ist denn das? Oder wie funktioniert das? Können Sie das mal kurz erklären? Oder kann man das jetzt hier ausleihen? Und das kommt natürlich alles nicht. Und außerdem war es ein Lesesaal, in dem Silenzium galt. Also ich konnte auch keine Erklärungen abgeben, wie ein Computer funktioniert. Gabriele Hofacker, seit einem Jahr Professorin für medienadäquate Inhalteaufbereitung an der HTWK Leipzig. Ich habe die Journalistenakademie in München gegründet und mein Ding ist eigentlich immer, Journalismus und Technik zusammenzubringen und zu gucken, wie sich das gegenseitig befruchtet und weiterentwickelt. Allein die Grüne Fraktion lässt hier in der Bundestagsdruckerei jährlich mehr als 3 Millionen Blatt bedrucken. Viel Holz. Doch selbst die Hoffnung, papierlose Computertechnik könnte Wälder retten, verfängt nicht. Ein Totalverweigerer. Die von Geißler und von anderen, also vor allem von der CDU immer vertretene Position. Berlin-Mitte, Zone 30, vor einem Glascontainer. Hier ist das Netz besser als drinnen. Udo Knapp, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, Vertrauter von Otto Schily und letzter Vorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, schaut auf dem Smartphone einen alten Fernsehbeitrag der Sendung Extra 3 an. Thema: Die Grünen lehnen Computer im Bundestag ab. Und die können sich auch keinen großen Computer anschaffen, wenn sie bestimmte Veränderungen in der Republik durchsetzen wollen. Plausibel. Das kann ich heute immer noch, soll ich es ausmachen? Ja, immer noch jedes Wort unterstreichen. Das stimmt doch. Also ich meine, man muss den Hintergrund verstehen. Ja? Wir haben uns immer umstellt gefühlt von Leuten, die mit Kompromissen und mit was weiß allem die Zukunft verstellen. Und dieser freiheitliche Geist, ja, der eben bis ins Alltagsleben, im Umgang mit den Frauen und sonst wo, der große Rolle, der äußert sich eben auch hier. Ja? Und der Computer, das Benutzen dieser Computer war halt eine, was es ja auch real ist, was man bis heute hin sieht, ja, Ströbele vertritt das immer noch, ja, eine abstrakte Institution, auch noch virtuell, die man nicht kontrollieren kann. Was machen wir, wenn die Computer irren und irgendwo sich irgendwas verklemmt, wenn Drähte sich und die Relais verwirren und uns ihr Gott mit falschen Daten überschwemmt? Ein Mensch, der glaubt, es niemals zu erschüttern. Was er errechnet, ist der Weisheit Schluss. Die Untertanen werden ihre Götter füttern und wissen nichts, nur dass man glauben muss. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directive. Januar 1984 im amerikanischen Fernsehen beim Zuschauermagneten, dem Super Bowl. Ein Werbespot zur besten Sendezeit. Inszeniert von Hollywood-Regisseur Ridley Scott. Grau uniformierte Männer und Frauen marschieren mit stumpfem Blick in einer Art Kinosaal auf. Auf der Leinwand preist ein finsterer Herrscher die Segnungen ihres Gemeinwesens, ganz wie Big Brother in George Orwells Roman. Eine Frau im weißen Trikot läuft ein. Verfolgt von Sicherheitskräften schleudert sie einen Vorschlaghammer gegen die Leinwand. Das Bild von Big Brother geht in einem gewaltigen Lichtblitz auf. Ein Sprecher verkündet den Verkaufsstart eines neuen Computers. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Das war dann natürlich ein echter Paukenschlag, als am 24. Januar 1984 Apple den neuen Macintosh vorgestellt hat. Das war ein ganz kompakter, kleiner Personal Computer, also auch für den Gebrauch zu Hause gedacht, der auch die Maussteuerung hatte, der einen eingebauten Monitor und ein eingebautes Diskettenlaufwerk hatte. Und ein Betriebssystem, das auch diese grafischen Elemente aufgegriffen hat. Jochen Viehhoff, Geschäftsführer am Heinz-Nixdorf-Forum, dem größten Computermuseum der Welt. Ort: Paderborn, frühere Firmenzentrale der Nixdorf Computer AG. Heute 2 Etagen voller Rechenapparate, Lochkartenmaschinen, Heimcomputer und Roboterhunde. Mittendrin eine Vitrine mit dem Apple Macintosh Baujahr 1984. Ein schmaler, kompakter Kasten mit eingebautem Bildschirm und dem bunt gestreiften Apfellogo an der Frontseite. Also man bediente die Maschine oder das Betriebssystem über diese Maus, über einen Zeiger. Man hatte Icons auf dem Desktop, man konnte Ordner öffnen, man hatte die Möglichkeit, einen Ordner in den Papierkorb zu ziehen, wenn man was löschen wollte. Ich wollte eigentlich einen kleinen Freund machen, also der auf dem Tisch steht, aussieht wie ein Freund, mit einem Räder, ein Gesicht hat, also wie E.T. damals, wie dieser kleine Astronaut in dem mexikanischen Reliefs. Ich wollte schon so einen Außerirdischen machen, außerirdisch. Das war das Grundthema. Hartmut Esslinger, schwäbisch-amerikanischer Produktdesigner, arbeitete mit seiner Firma Frog Design lange Zeit für Apple Computer und gestaltete unter anderem die grafische Benutzeroberfläche des Macintosh. Ort: 10460 Bentley Drive, Cupertino. Damals Sitz der Macintosh-Abteilung. Ein zurückgesetzter weißer Flachbau mit rotem Ziegeldach, umsäumt von Büschen, Bäumen und Parkplätzen. Das Bentley Drive, Macintosh Division damals, the home of the rebels, or the pirates, whatever. Das sah etwas anders aus. War damals gelb, also beige-gelb, typische Computerfarbe. Und Steve hat immer auf dem behinderten Parkplatz geparkt, aber damals das Blumenbeet war noch nicht da. Wir können ja mal entlang gehen, dann können Sie mir sagen, wo vielleicht Büros sind, wo Sie damals schon waren. Steve saß gleich rechts am Eingang. Und dass er auf dem Behindertenparkplatz geparkt hat, wurde quasi akzeptiert? Ja, das war halt so. Die Schilder gab es noch nicht mit der 250-Dollar Strafe. Gut, die hätte er sich wahrscheinlich leisten können. Aber jetzt, das ist der Eingang, das heißt, hier rechts wäre sein Büro gewesen. Das Büro war gleich hier, die zwei Fenster hier. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit Steve Jobs überhaupt zustande? Ich wollte ja eben schon in Amerika arbeiten, kannte also die Industrie relativ gut. Hatte ja fast schon ein Angebot von Hewlett Packard. Aber es war nicht sehr inspirierend, keinen Einfluss zu haben, sondern nur Sketch Monkey zu sein, also ein Zeichenaffe. Und dann sagt Steve, lass uns mal treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, was willst du? Dann sagt er, Millionen Computer verkauft. Also das ist ein Mehrfaches von dem, was er bereits machte. Und dann sage ich, okay, brauchen wir ein anderes System dazu. Also man muss sich das so vorstellen, es gab eben diese Pionierzeit der Heimcomputer, da gab es unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Prozessoren, unterschiedliche Hersteller, die alle versuchten, auf diesem neuen Markt Fuß zu fassen. Und da gab es dann eben auch die große Firma IBM, die damals eben ein etablierter Großcomputer oder professioneller Computerhersteller war. Und die haben dann auch gemerkt, dass das ein sehr interessanter Markt ist, wo man sehr viele Maschinen verkaufen kann. Und Apple ist eben auch als Newcomer, als Underdog im Prinzip in diese Nische vorgestoßen, mit einer klaren Vorgabe, wie man diese Maschinen bedienen können soll. Also damit haben sie sich schon unterschieden von den anderen verfügbaren Computern in diesem Umfeld, die alle noch mit der Kommandozeile gearbeitet haben, dass man Befehle über die Tastatur eintippen musste, lade das Verzeichnis der Diskette oder starte ein Programm. Und da ist dann Apple auch ganz neue Wege gegangen. Der Macintosh war ja dann aus verschiedenen Gründen nicht das, was es sein sollte, sondern war halt Kompromisse. Und selbst die Designer waren dann gegen mich und haben einfach ihre eigene Geschichte durchgepeitscht. Und dann war halt das Produkt nicht designt, wie es in Japan designt würde, sondern war halt zu teuer. Und da konnte nicht gut genug produziert werden. Statt $1,500 hat es dann $2,500 gekostet. Und es war dann nicht unbedingt der Erfolg, der das sein sollte. Und dann haben sie Steve halt gefeuert. Oz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Ich war 20, als Steve Wozniak und ich in der Garage meiner Eltern mit Apple anfingen. Wir haben hart gearbeitet, und nach 10 Jahren war Apple angewachsen auf ein 2 Milliarden Dollar Unternehmen mit über 4,000 Mitarbeitern. Im Jahr zuvor hatten wir unser bestes Produkt vorgestellt, den Macintosh, und ich war gerade 30 geworden. Und dann wurde ich entlassen. Wie kann man aus einer eigenen Firma fliehen? Nun ja, mit wachsendem Erfolg bei Apple stellten wir jemanden ein, der mir sehr geeignet erschien, das Unternehmen gemeinsam mit mir zu führen. Und im ersten Jahr funktionierte es auch recht gut. Doch allmählich gingen unsere Vorstellungen auseinander. Und schließlich kam es zu Streit. Unser Verwaltungsrat stellte sich auf seine Seite. Mit 30 war ich also entlassen. Und zwar sehr öffentlich entlassen. Der Inhalt meines ganzen Arbeitslebens war auf einmal weg. Es war niederschmetternd. What had been the focus of my entire adult life was gone. And it was devastating. Steve Jobs verlässt Apple 1986 und kehrt erst 1997 wieder zurück, als das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Unter seiner Führung entstehen Produkte wie der iMac, das iPhone und das iPad. Er stirbt 2011 an einer Krebserkrankung. Silicon Valley, Spitzname für den südlichen Teil der San Francisco Bay Area, der Metropolregion um die Städte San Francisco und San Jose. Zentrum der Computer- und Internetwirtschaft. Firmen wie Apple, Intel, Facebook, Google und Yahoo haben hier ihren Sitz. Den größten Teil macht das Santa Clara Valley aus. Ein 50 Kilometer langes Tal wegen des fruchtbaren Bodens voller Obst- und Gemüseplantagen. In den Hügeln hoffen die Weinbauern auf einen guten Jahrgang, während in Städten wie Cupertino, Mountain View oder Sunnyvale die Zukunft erfunden wird. My name is Piero Scaruffi and I mainly write these days. I mainly write all my writings on my website. It's pretty much in real time. I still have a lot of friends in the software industry. Mein Name ist Piero Scaruffi. Ich arbeite heute vor allem als Autor und habe die Geschichte des Silicon Valley erforscht. Früher war ich auch mal in der Softwareindustrie, aber die langweilt mich heute. Was ich mich frage, wer hätte vor 100 Jahren geglaubt, dass der in technischer Hinsicht fortschrittlichste Platz der Welt einmal hier in der Bay Area liegen würde? Damals hieß es hier Cowboys gegen Indianer, Goldrausch. Das war alles. Warum also ist all das gerade hier passiert? Der interessanteste Punkt ist folgender. Obwohl die Gründung der Stanford-Universität natürlich vieles bewirkt hat, erklärt sie allein nicht alles. Ich bin also weiter zurückgegangen und habe Bücher über die Goldschürfer hier in Kalifornien gelesen, damals vor über 100 Jahren. Denn was den Spirit angeht, gibt es für mich eine Konstante hier im Silicon Valley. Und das ist der exzentrische Individualist. Das Silicon Valley ist im Prinzip der Platz, wo man hingeht, wenn man eine Idee hat, ein Unternehmen gründen will, wenn man auch die Leute findet, die Talentierten. Aber im Prinzip, wenn ich heute jemanden suche hier, muss sie oder er nicht die Wohnung wechseln. Die können überall hinfahren, das ist kein Problem hier. Wenn ich jemanden treffen will, wie gesagt, selbst Los Angeles hier im Süden, ein bisschen romantischer als woanders, bin in einer Stunde in Berkeley. So what? 50 Minuten San Francisco. Aber sie nicht alle Nerds sind reich, so reich, dass sie ihre Kapriolen ausleben können, sondern die meisten sind einfach auch harte Arbeiter. Aber die wenigen, die halt super reich werden, also über 20, 30 Millionen, benehmen sich halt auch sehr proletarisch, leider. Und das zeigt auch, dass die Leute halt charakterlich nie in der Lage waren, damit umzugehen. In den 80ern sind viele wie ich hergekommen, weil es sich einfach cool anfühlte. Es war cool, in Kalifornien zu sein, in der Bay Area. All die verrückten Leute hier, das Multinationale, ein neuartiger Ort, der direkt vor meiner Nase entsteht. Heute kommen selbst schlecht qualifizierte Techniker nur her, weil es Arbeit gibt. Sie würden jeden Job annehmen. Gebt mir etwas zu programmieren, ich mache es. Und dann gibt es viele Leute, die hier ein Steve Jobs oder Mark Zuckerberg werden wollen, der nächste Milliardär. Die Zahl der Startups ist durch die Decke gegangen. An jeder Ecke versucht jemand, eine Firma hochzuziehen. Man kann sie gar nicht zählen, weil es viele nicht einmal bis zur Unternehmensgründung schaffen und schon vorher eingehen. Aber einige wenige werden auch von Facebook oder Google für riesige Summen aufgekauft. Menschen kommen her, um reich zu werden. So that has changed. People come here to become rich. Yes, I think so. The motivation has changed. Irgendwie fragte mich mal ein Student 1974, gibt da jetzt hier von HP so einen wissenschaftlichen Taschenrechner? Vorher gab es nur die mit Plus, Minus und Grundrechenarten. Aber der erste HP, der auch mit zum Mond geflogen ist, der hieß damals nur Hewlett Packard, dieser wunderschöne, schöne Taschenrechner, der konnte dann auch die trigonometrischen Funktionen, Sinus, Cosinus, Tangens, ich glaube E hoch X, natürliche Logarithmus, also diese Dinge, die Techniker brauchen. Und ja, ich sage, das Ding kostet 1500 D-Mark. Ja, macht nichts, stell den mal für mich. Theo Lieven, Gründer der Computerhandelskette Wobis. Mit über 100 Filialen in Europa war Wobis in den 80er und 90er Jahren eine der wichtigsten Bezugsquellen für Heimcomputer und PCs. Und dann habe ich mich zusammengetan, der machte das nämlich damals schon, an der Fachschaft Maschinenbau, Rainer Frahling, zusammengetan, haben Anzahlungen von den potenziellen Kunden genommen, 10%, und haben dann bei Hewlett Packard bestellt. Und wie die kamen, haben wir den restlichen Betrag eingesammelt von den Käufern und konnten dann die nächste Runde Anzahlungen annehmen. Das waren schon so 100.000 D-Mark. Ich meine, das Gerät hat damals 1.500 D-Mark gekostet. Also muss man sich mal vorstellen. 3 Jahre später hat der Texas Instruments TE30 29 Mark gekostet. Du kannst mal sehen, wie schnell das ging. Möglich wurde jetzt diese auch Dezentralisierung der Rechenkapazitäten in sogenannten Mikro- oder Kleincomputern, weil die Miniaturisierung und damit verbunden die Leistungssteigerung der Prozessoren galoppartig voranging. Das sogenannte Moore'sche Law, das Moore'sche Gesetz, was ja besagt, dass die Leistung von Prozessoren, von Chips, sich etwa alle 1,5 bis 2 Jahre verdoppelt. Bei gleichzeitiger Halbierung der Kosten, die man für einen solchen Chip aufwenden muss, das fing an zu wirken und hat dann eben dazu geführt, dass man auf einmal in so einem Tischcomputer eben die Rechenkapazität haben konnte, die früher in irgendwelchen Kellern in Großgeräten untergebracht war. Mein Name ist Arnold Picot. Ich bin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hatte bis vor kurzem einen Lehrstuhl und jetzt bin ich emeritiert und habe noch eine Forschungsstelle hier, die sich mit Fragen von Information, neuen Märkten, Internet und Ähnlichem beschäftigt. Und das fing ganz klein an. Wir haben am Anfang nur Versand gemacht an meistens Hochschulen. Ich bin rumgefahren, ich kenne fast jede Hochschule in Deutschland, habe Plakate aufgehängt und so kleine Kästchen mit Bestellkarten, also die dann HP oder Texas Instruments haben wollten, haben den bei uns in Aachen bestellt. Und wir haben in unserer 30 Meter Bude im Hinterhof die Sachen verpackt und zur Post gebracht. Das war das erste Jahr. Da hatten wir schon 1,7 Millionen D-Mark Umsatz. Und ein paar Mark waren übrig geblieben. Das zweite Jahr, dann wurde es ein bisschen mehr, aber es war alles Versand. Selbst die ersten Commodore, die großen Geräte, haben wir nur im Versand verkauft. Bis wir dann eine kleine Filiale in Aachen hatten. Auch 14 Quadratmeter, 140 Mark, aber immerhin. Kamen auch Studenten vorbei, ab und zu dann auch schon ein bisschen gesetztere, damals für uns gesetzter, also 30, 40-jährige Ingenieure, die ebenfalls dann einen HP oder Texas Instruments haben wollten. Und 1977, das war eigentlich der Beginn des Personal Computers, der PET 2001 und Apple II, die haben wir beide in den USA bezogen und dann in Deutschland vertrieben. Und das Ganze wuchs, also ich glaube, die Zahlen habe ich alle noch im Kopf. 77 war 2 Millionen, 78 war 5, 79 war 10 Millionen Umsatz. Da war auch richtig schön was übrig geblieben. Dieses Moore'sche Law hat weitergewirkt und wirkt bis heute und wird wohl auch noch einige Jahre wirken. Und man muss sich die Power, die enorme Kraft, die dieses Gesetz auf uns alle ausübt, wirklich mal ganz in Ruhe vorstellen. Denn eine Verdoppelung alle anderthalb bis zwei Jahre bedeutet ja, dass wir in anderthalb, zwei Jahren nochmal genauso viel an Rechenkapazität haben, wie wir bis jetzt aufgebaut haben. Zu Anfang kommt einem das sehr klein vor, nicht 2, 4, 8, 16 und so weiter, diese Verdoppelungen. Aber das sind exponentielle Reihen. Und wenn wir heute bei einer großen Leistungskapazität sind, dann verdoppelte sie auf einmal nochmal in anderthalb bis zwei Jahren. Und dann ging es dann weiter und dann war eigentlich alles ungeplant, rein zufällig. Wir waren in Hannover auf der CeBIT und damals war das noch die Messe, die hieß da noch nicht CeBIT, glaube ich. Und dann, wieso machen wir nicht eigentlich eine Filiale hier auf, wo wir schon mal hier sind? Dann haben wir die erste Filiale, ich glaube Düsseldorf war die erste, dann Hannover. Dann kam die Aberlestraße hier in München, das war 1983, das weiß ich noch. Mussten wir Nachschub an Commodore 64 besorgen, weil die so gut verkauft wurden, dass wir schon nach zwei Stunden ausverkauft waren. Und dann waren es irgendwann mal 30 Filialen, dann waren es nur Deutsche, dann waren es vielleicht 40 Deutsche. Und dann war ich mit meiner Gattin in Wien, in der Oper. Und eigentlich müsste man auch eine Filiale in Wien haben. Und drei Monate später war die erste ausländische Filiale auf dem Opernring eröffnet. Und dann kam die Schweiz dazu, Holland, Belgien, Italien, Spanien, Portugal. Ich habe bestimmt ein Land vergessen. Also 84, das war genau die Zeit der Heimcomputer. Es gab damals, glaube ich, 10 verschiedene Heimcomputer, nicht nur die wir heute alle kennen. Also spannende Zeiten, ein echter Aufbruch für damals noch Freaks, die wir alle waren. Ich meine, wir haben natürlich sehr viel Freude daran gehabt, dass wir am Handel Geld verdient haben. Aber was da am Ende draus werden sollte, wussten wir damals nicht. Ort Berlin, Karl-Marx-Allee, das ehemalige Café Warschau, Heimat des Deutschen Computerspielmuseums. Hinter gläsernen Vitrinen stehen alte Konsolen, auf Bildschirmen laufen Retro-Spiele. An einem Tisch spielen zwei Franzosen eine Spezialversion von Pac-Man. Mein Name ist Boris Schneider-Johne, bin Jahrgang 1966. Ich habe eine bewegte Vergangenheit im Bereich der Computerspiele, habe da viel gemacht in den 80er und 90er Jahren, habe versucht, sesshaft zu werden bei Microsoft mit ernsthaften Dingen, da mich jahrelang um Xbox gekümmert, also Videospiele, und bin aber seit ein paar Jahren dort in einem mehr oder weniger ernsthaften Beruf als Produktmanager für reguläre Software. Also am Anfang, ich habe ein Programm geschrieben mit einem Freund, es gab Geld dafür. Man kann Geld verdienen damit. Und wenn man so 18 Jahre alt ist und sich überlegt, was fange ich jetzt mit meinem Leben an, was studiere ich, welche Berufsausbildung mache ich oder kann ich jetzt gleich schon richtig Geld verdienen, das klang sehr spannend. Hatte ein Gespräch mit meinem Vater und der meinte dann auch relativ einfach, du darfst das schon machen. Verbieten kann ich das nicht, du bist volljährig. Aber eins sage ich dir, wenn das schief geht, wenn das in 2-3 Jahren alles wieder zusammenfällt und diese Computerzeitschriften keinen mehr interessieren, ich zahle dein Studium nicht. Also wenn du das jetzt machst, dann bist du auf dich allein gestellt. Aber auch nur sehr kurz überlegt und gedacht, nee, das ist Spaß und das wird bleiben. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, es müssen irgendwelche Tasten zur Bedienung gedrückt werden. Bei manchen Spielen stimmt das auch. Die meisten verwenden jedoch solche Joysticks. Jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hören Sie den Sound und sehen Sie die Grafik. Da kommt Freude auf. Also das hier, das ist so das prägende Teil meiner Jugend, gerade so aus dem Jahr 1984, das ist ein Competition Pro. Das ist ein Joystick. Ein Joystick, also so ein Steuerknüppel mit, damals waren das noch 2 Feuerknöpfe, die auch beide dieselbe Funktion hatten, und so ein Schalter, und man hört dieses charakteristische Geräusch. Das waren die Mikroschalter. Also das war damals so der heiße Scheiß. Man musste einen Mikroschalter haben, und das war der erste, der so dieselben Schalter hatte wie in einem Spielautomaten. Und deswegen musste man so einen haben, war auch damals ziemlich teuer. Also teuer, kostete mehr als ein Spiel eigentlich, diesen Joystick zu haben. Aber damit war man der König, gerade bei Dingen, wo man ganz schnelle Reaktionen braucht oder sehr schnell Summer Games und so weiter, dieses Hin- und Herwackeln hinkriegen musste, da musste der Competition Pro ins Haus. Shall we play a game? Mein Name ist Andreas Lange und ich bin Direktor des Computerspielemuseums. 1984 kann man insgesamt sagen, ist sicherlich ein entscheidendes Jahr, beziehungsweise man müsste das Jahr 1983 auch noch mit dazu nehmen. Denn da gab es einen auch bis heute noch bekannten Einschnitt, speziell eben im Heim-Videospielemarkt. Das waren die Konsolen, die man an den Fernseher anschließen konnte, die sich bis dahin sehr gut entwickelt hatten, immer populärer wurden. Aber 1983, 84 kam es eben zum Marktzusammenbruch dieses Marktes. Und einer der Hauptgründe dafür war eben, dass mit den Heimcomputern eben auch eine neue Spieleplattform da war, von der man eigentlich damals annahm, dass Computerspiele dann doch vor allen Dingen auf dem Heimcomputern zu Hause gespielt werden würden. Einfach aus dem Grund, weil man mit einem Heimcomputer eben auch noch eine Menge andere Sachen machen konnte. Mit einer Videospielkonsole kann man eben nur Spiele spielen. 1984 zum Beispiel haben sich dann auch wichtige Heimcomputer wie eben der C64 dann auch endgültig etabliert gehabt. Die kamen schon 1983 auch raus. Battlezone, Kriegsschauplatz, heißt ein Videospiel von Atari, bei dem ein Schlachtfeld recht realistisch wiedergegeben ist. Die amerikanische Armee hat dieses Spiel für ihr militärisches Training übernommen. Doch das ist keine böse Unterstellung von Kriegsspielzeuggegnern, so wenig wie die Äußerung des amerikanischen Verteidigungsministers Weinberger, der wörtlich sagte, die besten Bomberpiloten kommen heute aus den Spielsalons. Am Rande der Friedensbewegung formiert sich nun eine Front gegen sogenannte Killerautomaten in den Spielsalons und gegen die Verfolgungs- und Vernichtungsspielchen auf den Videobildschirmen. Ich spiele gerade Defender, ne, und das ist so ein Flugzeug, und da muss ich immer das Blaue hier abschießen und die Grünen. Nachher bist du auf dem Weltraum und da musst du die ganze braune Sachen abschießen. Ja, wir waren so ein Museum da hinten am Eisernen Steg, so ein Friedensding da. Ja, Hiroshima. Das war euch zu langweilig. Ja, nee, das haben wir schon. Hallo, dein Maul, Mann. Haben wir jetzt ausgehabt. Also von der Hiroshima-Ausstellung. Ja, komm jetzt hierher. Und hier macht ihr jetzt erstmal wieder ein paar Friedensübungen. Ja, genau. Das Ballerspiel River Raid. Es ist das erste Computerspiel in Deutschland, das von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert wird. Ab 1983 darf es nicht mehr frei verkauft werden. Aus der Indizierungsbegründung? Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung. Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Wenn man sich anschaut, ein River Raid, was da indiziert wurde, und das sind ja grobschlächtigste Pixel. Und das ist ja wirklich nur die Andeutung eines Flugzeugs, das die Andeutung einer Bombe wirft mit viel Fantasie. Dann fragt man sich schon, also was haben die damals gedacht, dass das irgendwie Jugend verderben könnte? Und die Jugend selber, wir damals waren natürlich auch auf den Barrikaden, was soll denn das? Ich sage immer, das war unser Elvis Presley. Elvis Presley haben sie ja auch Ende der 50er Jahre, da hatte Auftrittsverbot in einigen Bundesstaaten der USA, weil man sagte, sein Hüftschwung, der verdirbt die Jugend. Und das war für unsere Generation, war die Indizierung von River Raid oder Kommando, das war unser Elvis Presley. Da will das Establishment uns unser Hobby verbieten, die verstehen uns nicht und so weiter. Rückblickend betrachtet war es das auch, weil die haben es nicht verstanden. Meine Adresse war zum Beispiel ganz einfach Rotert at Germany. Unter dem Rechnernamen Germany war der Rechner, den ich aufgesetzt hatte, weltweit bekannt. Und wer mir was schicken wollte, konnte an Rotert at Germany schreiben. Super Adresse. Michael Rotert, Ingenieur und Internetpionier, empfing im August 1984 als erster in Deutschland eine E-Mail via Internet. Ort? Süddeutschland, Nähe Karlsruhe, Randbebauungsgebiet, vor einem Apfelbaum. Die Äpfel kann man, wenn sie ganz früh sind, für einen Kuchen verwenden. Später kann man sie direkt pflücken und essen. Machen die Enkelkinder auch sehr gerne. 1984 habe ich das Rechenzentrum für Informatik betrieben und es gab dann ein Projekt Anfang der 80er Jahre, nannte sich Anschluss an internationale Netze. Und da drin waren so komische Mailadressen mit so einem Ausrufezeichen oder einem Klammeraffen, Ad-Zeichen als Trennzeichen. Und also da muss man auch dran. Wenn man mit den Leuten diskutieren will, haben wir gesagt, dann müssen wir an solche Netze dran. Subject. Willkommen in CSNET. Michael, this is your official welcome to CSNET. We are glad to have you aboard. I gathered that you mit meinem ursprünglichen Account erstmal mit den Leuten dann kommuniziert. Ich habe Software natürlich bekommen und ich habe die wichtigen Einträge gesagt bekommen, was in den Tabellen drin stehen muss. Und dann war das eben so, die Software wurde geschickt, die kam auf Magnetbändern damals noch und musste dann konfiguriert werden natürlich, musste eingebunden werden in das System. Die Anpassungen dauerten ungefähr 3 Monate. I gather that you and Dan were able to talk about some of the details of your implementation at the Paris conference. Dan also said you're interested in CSNET paraphernalia, like T-shirts. If I can come up with some stickers about the only thing we have, I will send them. Und das, was man als erste E-Mail sehen kann, vom 3. August 1984, war nichts anderes als die Bestätigung, dass jetzt der ordentliche Betrieb anfängt. Kleines Schmankerl noch nebenbei. Die Amerikanerin konnte ein bisschen Deutsch und hat dann geschrieben, willkommen im CSNET und das Willkommen nur mit einem L. Aber es war schon mal was, dass eine Amerikanerin in Deutsch schreibt. Including about formatting addresses, using the name server, and finding the way around the internet. Please let us know if you have any questions. Man hat die Verbindung zwar gehabt, es war aber jetzt nicht so wie heute, ich schicke eine Mail und die wird gleich im Hintergrund weggeschickt, sondern man hat erst mal gesammelt und aus Kostengründen ist man hergegangen und hat nur 1-2 Mal am Tag nach USA rübergewählt, hat alle Nachrichten, die sich bis dahin gesammelt hatten, rübergeschickt und die Nachrichten, die dort waren, im gleichen Atemzug abgeholt. Also sprich, die eigentliche Willkommensmail datiert vom 2. August, da wurde sie in USA in den Server eingestellt. Ich habe sie am 3. August abgeholt und die Mail kam. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, als ich die Mail dann in der Hand hielt, bin ich spät abends nach Hause gekommen und habe dann zu meiner Frau gesagt, hurra, jetzt haben wir es geschafft. Etwa 400 junge Tüftler und Computerfans sind zum ersten internationalen Hacker-Treffen nach Hamburg gekommen. Die Hacker, die unbefugt in fremde Datensysteme eindringen und mangelnde Datensicherung nachweisen, tauschten in Hamburg Tricks und Tipps aus. Die Hacker proben den Datenschutz, nur ihren eigenen selbstverständlich. Versteckte Kameras oder Diktiergeräte, mit denen Spione den Weg in fremde Datensysteme aufzeichnen könnten, sind hier unerwünscht. Pressebeobachter müssen für den Blick in die Computer-Chaos-Welt 50 Mark Eintritt zahlen. Untereinander haben die meist jugendlichen Computerfans 2 Tage lang ihre Erfahrungen mit Geräten und Programmen ausgetauscht. Im Hackcenter herrschte Hochbetrieb. 84, da bin ich eben auf den ersten Chaos-Kongress nach Hamburg gefahren. Da saßen dann ein paar hundert, irgendwann stand die Zahl 1000 in irgendeiner Zeitung, aber es waren auf jeden Fall ein paar hundert. Und jetzt ganz grob vereinfacht, der erste Eindruck. Ein paar hundert picklige Jungs, völlig vertieft in ihren Bildschirm, miteinander redend in einer Sprache, die kein normaler Mensch nachvollziehen konnte, mit einem Enthusiasmus dabei, der völlig überwältigend war, weil die wussten alle, sie sind auf einer Goldspur, da ist was. Also damals hat man noch erst mehr über Informationen geredet, dann wurden später aus Informationen Daten und aus Daten wurde irgendwann Geschäft oder Bedrohung heute. Und das haben etliche von denen 1984 schon erkannt und formuliert als Gefahr, was auf uns zukommt. Und das fand ich sehr, sehr erhellend für mich. Werner Pieper, Ehrenmitglied im Chaos Computer Club. Ort: Deutschland, Baden-Württemberg, Odenwald, irgendwo zwischen Lörbach und Borkenau. Bei der Schmiede das Haus mit der Birke davor. Ich bin Jahrgang 48. Ich war 1967 der beste Nachwuchskoch Nordhessens. Also ich habe keine Ausbildung, sonst nichts in der Schule gelernt. Ich war dann 7 Jahre Dealer von psychoaktiven Substanzen, Haschisch und LSD. Und meine Okkupation ist offiziell Medienexperimente. So ist es im Dorf, im Gemeindeamt eingetragen. Also in den 70ern habe ich Zeitschriften gemacht und so habe ich eben sehr früh über Hacker gelesen. Als dann der Chaos Computer Club zum ersten Mal in den Medien war, ein paar Tage später rief mich Wau an. Er will ein Buch verlegen, das Chaos Computer Buch. Und so bin ich als völliger Computerlaie in diese Szene reingerutscht. Also da erinnere ich mich einfach nur, dass wir bei Wau in der Bude in Eimsbüttel gesessen haben. Das war so eine Souterrain-Wohnung, die vielleicht schätzungsweise mit etwa 40 cm Bodensatz an Ausdrucken und Disketten belegt war. Und ein kleiner Gang führte halt zu dem Tisch, wo der Computer oder wo die Computer standen. Peter Wick Frank, ehemaliger Vorsitzender des Chaos Computer Clubs und Weggefährte von Wau Holland, der prägenden Figur der frühen deutschen Hackerszene. Wau Holland verstarb 2001 im Alter von 49 Jahren. Und da saßen wir dann häufig eben mit einem Weizenbier in der Hand und haben halt gesponnen. Wir haben so ziemlich alles besprochen. Das ist das, was Peter, glaube ich, mal den global-galaktischen Rundumschlag genannt hat. Also die Welt, das Universum, die Politik und das Leben und all das. Hannover, Schauplatz der größten Computermesse der Welt. Ausschnitt aus dem Film 23. Nichts ist so, wie es scheint. Erschienen 1998. Sehr geehrte Messegäste, liebe Zuschauer, und nun haben wir hier einen sogenannten Hacker. Er nennt sich Hackbart, kommt aus Hannover und wird demnächst ein Abitur machen. Wie lange bist du schon Hacker? So ein paar Monate. Hackbart, was ist eigentlich ein Hacker? Ein Hacker ist jemand, der Datennetze erforscht und Sicherheitslücken in Großrechnern ausfindig macht. Aha, und was zeigst du uns hier? Das ist das neue BTX-System der Post. Die werben jetzt dafür, dass man über BTX seine Bankkonten führen kann, aber das ist total unausgereift. Wir stiften da ein bisschen Chaos und sagen denen dann, hier Leute, das müsst ihr verbessern. Ihr sagt den Betroffenen dabei hinter Bescheid, ja? Klar, wir wollen ja nichts kaputt machen. Seit Anfang der 80er Jahre haben wir sogenannte Hacker, wie sie sich in Deutschland nennen. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht Computer verteufeln, sondern sie kreativ anwenden, dass sie spielerisch probieren, was man mit Computern eigentlich alles machen kann und dass sie insbesondere in Gestalt des Chaos Computer Clubs auch Sicherheitslücken dezidiert aufdecken. Und das ist ein Bereich, der auch den Wandel beschreibt, wie sich die einstigen Ängste vor der Macht des Staates verkehren in eine Macht von unten, die den Staat auch herausfordert. Ich bin Frank Rieger, ich bin einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, seit so ungefähr 1990 mit dem Club verbunden, also seit der Wende. Wir sind hier gerade im Chaos Computer Club Berlin, in der Marienstraße in Berlin-Mitte. Und was wir hier so rings um uns sehen, sind umgebaute alte Game-Computer, Arcade-Maschinen, eine Küche und ein altes Flughafenanzeigedisplay, was normalerweise dafür benutzt wird, um so den Netzwerkzustand anzuzeigen und wann die letzte S-Bahn fährt. Also aus technologischer Sicht mit dem BTX-Hack und den anderen Aktivitäten damals war es halt insofern bedeutsam, weil damals zum ersten Mal, also der Schritt raus aus dem, sagen wir mal, reinen Technikbasteln hin zu einer Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Komponente, also der gesellschaftlichen Wirksamkeit von Technologie, wie Technologie unsere Gesellschaft verändert, was die Auswirkungen für den Einzelnen sind. Damit, dass Technologie, Digitalisierung, Vernetzung immer mehr in die Mitte unseres Alltags gerückt ist, ist der Club da auch immer mehr hingerückt. Also mittlerweile ist es halt auch so, dass wir zu eigentlich nahezu allen Anhörungen, wo es halt um Technologie und Gesellschaft geht, eingeladen werden. Also auch im Bundestag und so. Und dass die, ja, also man sich an uns gewöhnt hat. Computerfreak, lebst in deiner Welt. Hack's mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt, suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen aus virtueller Masse und binären Codes. Fast klar vom Arbeitsspeicher hockst du in deiner Butze. Essen tust du nur noch, um zu überleben. Computerfreak, ungewaschen, klebrig, Emotions, Schock, gefrostet, verheddert in der Maus. Computerfreak, von Megaherz zu Megaschmerz, ist das nun das Leben, was du wirklich willst? Dieses Museum hat 1996 eröffnet. Da war der Computer ein reines Arbeitsgerät. Da hatte man das auf dem Schreibtischen stehen, man hat in der Bank, in der Firma damit gearbeitet oder man hatte zu Hause im Hobbykeller eben den Homecomputer stehen. Aber dass diese ganze digitale Welt so im Alltag angekommen ist, das haben wir seit ein paar Jahren und das beeinflusst unsere Gesellschaft weltweit natürlich enorm. Oh ja, ich würde auf jeden Fall von einer Revolution sprechen. Heute kann man sich ja ein Leben ohne das Internet kaum mehr vorstellen und die Anzahl derer, die das tatsächlich praktizieren, also sich vom Internet fernhalten, die wird ja auch immer geringer. Jeanette Hofmann, Direktorin des Humboldt-Institutes für Internet und Gesellschaft. Die größte Änderung ist zum einen, dass ich heute mit Menschen in der ganzen Welt täglich kommuniziere. Wir also die geografische Distanz, die wir überwinden müssen, um uns mit jemandem auszutauschen, die ist extrem geschrumpft. Wir können beständig mit Leuten in räumlicher Distanz uns verständigen. Die zweite große Änderung, die ich für mich sehe, ist natürlich dieser ubiquitäre Zugriff auf Informationen. Heute ist es gar nicht mehr denkbar, dass wir früher zu Enzyklopädien und Lexika gegriffen haben, um uns über Dinge, die wir nicht wissen, zu informieren und dass die Quellen, auf die wir da zurückgegriffen haben, zum Teil Jahrzehnte alt waren. dieser beständige Informationsfluss, den wir uns über das Internet geschaffen haben, hat unseren Alltag sicher sehr verändert. Transparenz. Ich glaube, das ist eine der stärksten und dramatischsten Veränderungen, dass wir in einem Maße alle Prozesse des heutigen Wirtschaftslebens, aber auch des gesellschaftlichen, des sozialen Lebens oder fast alle Prozesse transparent machen können, auch zum großen Teil dokumentieren und archivieren können, wie das früher überhaupt nie der Fall war. Das ist im Privaten so, dass Sie, wenn Ihr Kind irgendwie zum Fußballnachmittag geht, letztlich über das Handy des Kindes nachverfolgen können, wo es eigentlich ist. Also diese Transparenz ist im Guten wie auch zum Teil im Problematischen eine riesige Veränderung. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Ein guter Vergleich ist vielleicht die Kanzlerschaft von Willy Brandt. Willy Brandt war ja eine sehr komplexe Persönlichkeit, wenn man das so sagen darf, der manchmal auch für Tage einfach verschwunden ist. Dann ging es ihm nicht gut, er war depressiv oder hat getrunken oder sonst irgendwas. Der verschwand einfach und keiner wusste, wo er war. Das kann man sich unter heutigen Umständen überhaupt nicht mehr vorstellen, dass wir nicht wissen, wo ein Politiker ist. Wir haben die durch das Internet im Grunde beständig unter Kontrolle. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Sie werden digital auf Schritt und Tritt verfolgt und werden auch konfrontiert mit dem, wie sie sich äußern, wie sie abgestimmt haben etc. Ich möchte in der Rolle eines Politikers, einer Politikerin heute nicht unbedingt sein. Da kann eine Kleinigkeit reichen und man wird irgendwie öffentlich zerrissen. Ob das der Demokratie immer förderlich ist, bin ich nicht so sicher. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, dass ich mich mit den neuen Medien der frühen Neuzeit beschäftigt habe beruflich. Also Einblattdrucke und Flugschriften, die ja die damalige Kommunikation verändert haben und die Gesellschaft verändert haben. Man sagt ja, ohne diese Einblattdrucke und diese Drucktechnik überhaupt, wäre die ganze Reformation und das Ausbreiten der Reformation nicht möglich gewesen. Ich denke, dass das, was wir miterleben durften, eine ganz ähnliche große Veränderung der Öffentlichkeit und der Gesellschaft mit sich bringt. Digitale Revolution. Wie die Computer in unser Leben kamen. Sendung von Oliver Buschek und Christian Schiffer. Mitarbeit Wolfgang Stuflesser und Matthias Kolb. Es sprachen Werner Hertel, Tanja Higgins und Annisabel Zils. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Helen Malich. Redaktion Caroline von Lozo. Wenn man es auf Automobile überträgt, sind wir immer noch im Kutschenalter. Aber die Kutschen haben keine Pferde mehr, sondern Motoren. Also deshalb ist da viele Software noch so und Apps furchtbar zu bedienen. Primitiv programmiert, völlig daneben. Aber es immerhin, sie tun was, die Leute. Wie lange wird es noch brauchen, bis wir aus dem Kutschenalter raus sind? Also wann, ja, würden Sie sagen, ist das Ziel erreicht oder ein richtiger Schritt erreicht? Ja, wenn ich einen Computer in meinem Ohr habe, also im Hirn,